Abschnitt 5 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Laura Mainetti. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Das Zwergennest, Teil 2. Am anderen Tag war sein erster Gang in die Stadt, um sich dort Arbeit zu suchen. Und da war es auch schon, als ob ihn ein guter Geist begleitete. Denn gleich bei dem ersten Kaufmann, wo er anfragte, wurde ihm eine gute Aufnahme zuteil. Und nachdem ihn der Werkmeister desselben gehörig geprüft und dadurch ersehen, dass der junge Mann wirklich in der Weberei gut erfahren sei, ließ er seinen Namen in das große Buch eintragen, wog ihm Seide und Baumwolle zu, die er mitnehmen durfte, um einen schönen Stoff daraus anzufertigen. Zu Hause angekommen, machte sich der Weber gleich mit allem Fleiß an das Geschäft und es war ihm noch nie die Arbeit so schnell von der Hand gegangen, so dass er sich selbst darüber wundern musste. Alle die kleinen Unfälle, die sonst dem geschicktesten Meister begegnen, kamen bei ihm höchst selten vor. Es rissen ihm selten die Fäden in der Kette und die vielen Schnüre an seinem Webstuhl verwickelten sich nie ineinander. Wenn er an seinem Spulrad saß, um die Seide auf die kleinen Röllchen zu wickeln, die dann in das Weberschiffchen gelegt werden, so musste er sich oft darüber wundern, mit welcher Blitzesschnelle das Rad herumlief und dass sich der Faden nie verwirrte, sondern immer glatt auf der Spule lag, als sei er mit der größten Langsamkeit und Sorgfalt aufgewickelt. Andere Weber mussten zu diesem Zweck ein paar kleine Buben halten, allein er verrichtete dieses Geschäft des Abends im Zwielicht allein und hatte in kurzer Zeit für den ganzen folgenden Tag genug solcher Spulen vorrätig. Wenn der Mond abends am Himmel wieder sichtbar wurde und die weiße Sichel so stand, dass man mit der linken Hand hineingreifen konnte, so war der Mond im Wachsen und es ging auf die Nacht zu, wo Konrad den Zwergen durch Überlassung seines Webstuhls den Mietzins zu entrichten hatte. In diesen Zeitpunkten wusste er es immer so einzurichten, dass seine Arbeit für den Kaufmann in der Stadt beendigt war und er bemühte sich alsdann, den leeren Webstuhl in schönste Ordnung zu bringen, damit die kleinen Männer sich in keiner Weise über ihn zu beklagen hätten. In der Nacht, da der Mond voll wurde, legte er sich in sein Fenster und sah hinaus in die Gegend, wo die blauen Nebel so langsam aufstiegen, hörte, wie die Heimchen im Grase sangen und schaute dem allem vergnügt so lange zu, bis der Himmel in der Gegend der Zwergenburg anfing, heller und heller zu werden und der Mond langsam aufstieg. Dann begab er sich auf sein Lager und da ihn keine bösen Gedanken quälten, so entschlief er bald. Zuweilen glaubte er so bei dem Einschlafen ein sonderbares Summen und Getreibe zu hören, doch da er von Natur nicht vorwitzig war, bekümmerte er sich nicht darum und fiel bald in einen festen Schlaf. Als er nach einer solchen Nacht zum ersten Mal am anderen Morgen aufstand und an seinen Webstuhl trat, sah er deutlich, dass die Zwerge in der Nacht gearbeitet hatten, denn hier und da zwischen den Schnüren und an dem Holze hing ein kleines Flöckchen Seide von wunderbarer Farbe und ein Goldfaden blitzte ihm von dem Boden entgegen. An dem Weberbaum, auf den die fertigen Stoffe aufgewickelt werden, bemerkte er einen schmalen Streifen Zeug, den die Zwerge beim Abschneiden hatten hängen lassen, von so wundervoller Zeichnung und Farbe, wie er früher nie etwas Ähnliches gesehen. Er nahm dasselbe herunter, untersuchte es genau, und als er das nächste Mal in die Stadt kam, bat er sich von dem Werkmeister des Kaufmanns Seide in ähnlicher Farbe aus und schickte sich dann zu Hause an, die Arbeit der Zwerge nachzumachen. Wenn ihm dies auch nicht vollkommen gelang, so brachte er doch einen so schönen Stoff zuwege, wie der Werkmeister noch nie gesehen und der ihm mit teurem Gelde bezahlt wurde. Durch die letzte Arbeit wurde man in der Fabrik des Kaufmanns auf den jungen Weber aufmerksamer. Und die Herren und Werkmeister, die ihn auch früher wohl als einen fleißigen Arbeiter angesehen, aber nicht weiter beachtet hatten, beschäftigten sich mit ihm aus dem Grund, um zu erfahren, ob die schöne Zeichnung des Stoffes auch wirklich von ihm sei und um ihn alsdann recht zu ihrem Nutzen zu gebrauchen. Und der arme Weber, der, wie wir früher gehört haben, von seiner Kindheit an nie recht beachtet, noch weniger ausgezeichnet worden war, fühlte sich durch das Benehmen des Werkmeisters und der jungen Kaufleute außerordentlich geschmeichelt. Diese zogen ihn abends mit in ihre Gesellschaften, und wenn er sich auch anfangs in diesen Kreisen, wo viel Bier und Wein getrunken wurde und wo sich die Unterhaltung nicht gerade um die saubersten Gegenstände herumdrehte, nicht heimisch fühlte, wozu hauptsächlich noch kam, dass sein schlichtes Wams neben diesen Jüngern des Merkurs, die geschniegelt und gebügelt, geschnürt und frisiert waren, etwas sehr abstach, So löste durch der Dampf des Weines und die kunstreiche Arbeit des geschickten Webers diese Standes- und Kleidungsunterschiede leicht auf. Bisher hatte Konrad mit dem, was er durch seine Arbeit verdiente, sehr gut leben können, ohne dass er sich gerade hätte bei derselben zu sehr anstrengen müssen. Doch da bei diesen nächtlichen Schmäusen und Trinkgelagen der Stadt sein Geld unbegreiflich schnell verschwand, so sah er sich bald gezwungen, zu den Stunden, die er bisher gearbeitet hatte, morgens und abends noch einige hinzuzufügen, um seinen Verdienst zu erhöhen und das nötige Geld zu den Abendunterhaltungen herbeizuschaffen. Zuweilen, wenn er so spät in der Nacht nach Hause kam, fiel es ihm wohl ein, dass er bei seinem jetzigen Leben nicht ganz auf dem rechten Wege sei. Und wenn er alsdann durch die Ruinen der Zwergenburg zu seiner Wohnung hinabstieg, so kam es ihm hier und da vor, als sähe er seinen kleinen Mietsherrn drunten auf einem Stein sitzen und ziemlich betrübt den Kopf gegen ihn schütteln. Doch überredete er sich leicht, er habe nicht recht gesehen und wollte in seinem Herzen nicht begreifen, weshalb der Zwerg nicht mit ihm zufrieden sein könne. Denn so oft sich der Mond füllte, brachte er nach wie vor seinen Webstuhl in Ordnung und hatte es noch nie gewagt, eine solche Nacht außer dem Hause zuzubringen. Was aber hauptsächlich wohl daher kam, weil er begierig war, gleich am anderen Morgen das schmale Streifchen Zeug von dem Weberbaum zu nehmen, das ihm die Zwerge regelmäßig übrig ließen und wonach er die kunstreichen Arbeiten machte, die den Werkmeister in der Stadt und die Herren so in Bewunderung setzten. Doch einstmals mochte er entweder mit seinem Kalender nicht in Ordnung sein oder denken, die Elfen könnten auch ohne ihn fertig werden. Genug, er schnitt am Abend vor einer Vollmondnacht seine fertige Arbeit von dem Webstuhl herunter und brachte sie nach der Stadt, wo dieselbe alsbald in Empfang genommen wurde und seine Bekannten ihn nicht eher losließen, bis der Mond hoch am Himmel stand. Beim Nachhausegehen fiel es ihm doch ein bisschen ängstlich aufs Herz, dass er seinen Mietsmann vernachlässigt, indem er ihm den Webstuhl nicht gehörig in Ordnung gebracht und die Nacht außer dem Hause geblieben sei. Wenn ihm auch unter diesen Betrachtungen der Gedanke aufstieg, jetzt schnell nach Hause zu eilen, um die Zwerge bei ihrer vollen Arbeit zu sehen, so hatte er doch zu viel Angst vor den kleinen Wesen und zu viel Scheu vor seinem gegebenen Wort, sie nicht zu belauschen. War überhaupt noch nicht verderbt genug, seine Versprechungen so in den Wind zu schlagen. Da es auch gerade um diese Zeit Sommer war, so verbrachte er den Rest der lauwarmen Nacht unter einer alten Tanne, wo er sich ins Moos streckte und bald einschlief. Als er am anderen Morgen erwachte, eilte er mit schnellen Schritten und nicht geringem Herzklopfen seiner Wohnung zu, weil er fürchtete, die Zwerge möchten sich für diese Vernachlässigung auf irgendeine Art an ihm gerächt haben. Doch war dies nicht der Fall. Er öffnete die Türe seines Häuschens und horchte zuerst hinein, ob er nichts Ungewöhnliches hörte. Aber da war alles in Ordnung. Die hölzerne Uhr, die über seinem Bette hing, tickte ruhig hin und her. Und sein Hänfling, den er in einem kleinen Bauer vor dem Fenster hängen hatte, sang dem anbrechenden Morgen lustig entgegen. Er eilte rasch zu seinem Webstuhle und fand auch hier nichts Außergewöhnliches. Wie immer sah er an den kleinen Flöckchen Seide und Goldfaden, die umherlagen, dass die Zwerge gearbeitet hatten. Nur fand er diesmal die Zeichnung an dem kleinen Stückchen Zeug, das ihm dieselben wie immer zurückgelassen, von den früheren ganz verändert. Sonst hatten die Farben nebeneinander so freundlich, so lustig ausgesehen und standen in gutem Einklange und artig nebeneinander, so dass es einem beim Ansehen derselben zumute war, als höre man eine schöne Melodie. Allein heute hatte Zeichnung und Farbe des zurückgebliebenen Stoffes etwas Unbehagliches, ja Unheimliches. Es schwamm viel Dunkelrot und Schwarz durcheinander und dazwischen kleine Silberfäden wie leuchtende Blitze, so dass es dem Weber beim Anblick des Stoffes einmal wieder recht aufs Herz fiel, dass er doch seine guten Mietsherren schlecht behandle und überhaupt ein Leben führe, wie es sich nicht für ihn passe und vor welchem ihn der Zwerg so sehr gewarnt hatte. Leider hatte ihn das böse Beispiel der jungen Leute in der Stadt schon so verderbt, dass er diese leise Stimme seines Gewissens nicht achtete und sich gleich damit beschäftigte, den neuen Stoff nachzumachen, dessen sonderbare, wilde Zeichnung in kurzem seinem leichtfertigen Sinne besser behagte als die frühere. Den Herren sowie dem Werkmeister in der Stadt, der wohl noch mit ärgerem Leichtsinn begabt war als der Weber, gefiel das neue Stück Arbeit ausnehmend gut. Letzterer war aber ein schlauer Fuchs, der es schon lange nicht begreifen konnte, dass so ein einfältiger Mensch wie der Weber all diese schönen Muster selbst erdacht und ausgeführt habe. Wenn es ihm auch nicht in den Sinn kam, dass es das stille Volk der Zwerge sei, deren Arbeit der Weber nachbildete, So glaubte er dagegen, dass Konrad von seinen Reisen eine Menge Muster und sonderbarer Stoffe mitgebracht habe, die er jetzt absichtlich erst nach und nach zum Vorschein brächte, um mehr Geld damit zu verdienen. Schon oftmals hatte der Werkmeister beim Glase Wein das Gespräch auf die Muster gebracht, aber die natürliche Klugheit des Webers war ihm stets verständig ausgewichen und hatte nichts verraten. Dennoch ließ der Werkmeister nicht ab, in ihn zu dringen und brachte es nach und nach durch seine Schlauheit so weit, dass ihm der Weber sein ganzes Geheimnis mitteilte. Auch bei seinem nächsten Besuch etwas von der Arbeit der Zwerge mitbrachte, über deren Schönheit die Sachverständigen die Hände vor Bewunderung über dem Kopf zusammenschlugen. Das Einzige, was er klüglicherweise verschwiegen hatte, war der Ort und die Zeit, wo die Zwerge ihre nächtliche Arbeit abhielten, indem er fürchtete, dass man sie da belauschen könnte und ihm alsdann seinen ganzen Verdienst für immer zerstören würde. Denn durch die Lebensweise, die er seit einiger Zeit geführt, hatte auch sein Fleiß nachgelassen, sowie die Sorgfalt, mit der er früher seine Arbeiten anfertigte, und das Einzige, wodurch er Geld verdiente, war die Arbeit der Zwerge, deren selbst schlechte Nachahmung den Kaufleuten so lieb war, dass sie ihm viel dafür bezahlten. Der Werkmeister hatte die Quelle, woher der Weber seine Muster erhielt, einigen guten Freunden entdeckt, und diese hatten es anderen nicht verschwiegen, weshalb Konrad bald in ein solches Gerede kam, dass seine bisherigen Freunde gezwungen waren oder gezwungen schienen, den Umgang mit ihm aufzuheben. Er aber hatte sich so an lustige Gesellschaft gewöhnt, dass er sich andere Kumpane aufsuchte, mit denen er die Nächte verjubelte, und wenn das früher bei einem Glase Wein oder Bier geschehen war, so sank er in kurzer Zeit so tief herab, dass er jetzt fast nie ohne einen tüchtigen Branntweinrausch nach Hause zurückging. Was ihm der Zwerg bei Abschließung des Mietkontraktes mit ernster, betrübter Miene gesagt hatte, dass sie nur so lange gute Freunde bleiben und er sich ihres Schutzes erfreuen würde, als sein Herz von den Lastern und Fehlern der Menschen frei bleibe, und dass die Arbeit des stillen Volkes in seinem Hause nur so lange zu seinem Nutzen sein werde, als ihn sein Gewissen ruhig schlafen lasse, ging nun allmählich in Erfüllung. Schon oft hatte er bei Vollmondnächten, wenn die Zwerge bei ihm arbeiteten, sich unruhig auf dem Lager hin und her gewälzt und war auch dann und wann erwacht, um ein verworrenes Summen und leises Tönen in seinem Zimmer nebenan zu vernehmen, das ihm seine fünf Sinne auf eine zauberhafte Art zusammenzuschütteln schien, so dass er in solchen Augenblicken nie zu einem klaren Bewusstsein gelangte und unter heftigen Schmerzen und brennendem Fieber wieder in einen unruhigen Schlaf versank. Da sich seine Lebensart auch nicht besserte, sondern er mit jedem Tage ausschweifender, liederlicher wurde, so kamen diese Pausen im Schlaf noch häufiger vor, und er wälzte sich oft stundenlang unruhig auf seinem Lager herum, wenn nebenan die Zwerge in voller Arbeit waren. Bis hierher hatte er noch immer die Vorschrift seines Mietsmanns respektiert und weder seinen Augen noch Ohren erlaubt, sich genauer um das Getreibe des stillen Volkes zu bekümmern. Doch allmählich vergaß er ihre Ermahnungen, und wenn er auch den Vorsatz, die Zwerge zu belauschen, anfangs wieder verwarf, so richtete er sich doch in einer dieser Nächte auf seinem Lager empor, um wenigstens mit den Ohren, so viel er konnte, von der Arbeit der Zwerge zu erlauschen. Da hörte er deutlich den Webstuhl arbeiten, das Schiffchen schoss mit außerordentlicher Geschwindigkeit hin und her und die Spulräder liefen, als würden sie vom Wirbelwind herumgeweht. Schon hatte er die Klinke der Tür gefasst, um seine Mietsleute zu überraschen, als der bessere Teil seines Herzens ihn noch einmal davon zurückhielt. Er riss sich mit Gewalt von der Türe fort und warf sich wieder auf sein Lager. Am anderen Morgen eilte er zu seinem Webstuhl, suchte überall herum nach dem Stückchen Zeug, das die Zwerge ihm bisher gelassen hatten, und suchte vergebens. Da war nichts mehr zu finden. Auch der Webstuhl, der sich immer in der besten Ordnung befand, war nicht mehr wie früher. Die Schnüre und Latten waren durcheinander geworfen. Kurz, alles das zeigte dem Weber an, dass sich die Gesinnung seines Mietsherrn gegen ihn geändert und er sich nicht mehr dessen mächtigen Schutzes zu erfreuen habe. Auch in der Stadt, bei dem Werkmeister, fand er zu seinem großen Schrecken, dass man nicht mehr so gegen ihn gesinnt sei wie früher. Denn als er diesmal mit leeren Händen kam und selbst nicht einmal das Muster eines neuen Stoffes mitbringen konnte, wie er durch die Hülfe der Zwerge sonst immer getan, empfing man ihn mit kurzen, rauen Worten und sagte ihm, dass man mit seiner Lebensweise und seiner Arbeit gar nicht mehr zufrieden sei. Aus besonderer Gunst, wie der Werkmeister sagte, gab ihm dieser noch einmal eine Partie Seide zu einem letzten Versuch und bedeutete ihm, wenn er hieraus keine gute und sorgfältige Arbeit liefere, müsse man ihn aus der Fabrik entlassen. Konrad ging nach Hause, unter mannigfaltigen, sonderbaren Gedanken, wobei ihm auch zuweilen mit einem sehr unbehaglichen Gefühl die Erinnerung früherer Tage ankam, in denen er doch ein ganz anderes Leben geführt. Doch war es diese Erinnerung nicht, die ihn heute gegen seine sonstige Gewohnheit nüchtern nach Hause trieb. Vielmehr hatte er lange in seinen Taschen nachgesucht, ob er nicht noch einige Münze fände, um wenigstens im Wirtshaus einen kleinen Anfang machen zu können. Aber vergeblich. Seine Taschen waren ganz leer. Und er wagte es auch nicht noch einmal um einen Vorschuss zu bitten, wie er schon oft getan. Zu Hause gab er sich daran, den Webstuhl in Ordnung zu bringen, was ihm recht sauer ankam, und dann bemühte er sich, die erhaltene Seide aufs Beste aufzuspannen, um wieder einmal ein gutes Stück Arbeit zu liefern, was ihm dann auch so ziemlich gelang. Allein es war nicht die Lust zu arbeiten, die ihn hierzu antrieb, sondern vielmehr die Begierde, Geld zu erhalten, um seine Ausschweifungen ferner fortsetzen zu können. So verging der Monat und er hatte gerade vor der Nacht, in welcher die Zwerge wieder erscheinen sollten, seinen Stoff fertig gemacht und glaubte, dass ihm derselbe sehr gut gelungen sei. Als er ihn so betrachtete und dabei ausrechnete, wie wenig Geld er doch für die mühevolle Arbeit erhalten würde, kam ihm ein Gedanke, den er anfänglich zwar hastig unterdrückte, der er bald darauf noch heftiger in ihm rege wurde. Er dachte nämlich zum ersten Male in seinem Leben, wie es wohl zu machen wäre, seinen Herrn zu betrügen, indem er von dem ihm anvertrauten Zeug ein paar Ellen herunterschnitte und sie zu seinem eigenen Nutzen verkaufte, um mehr Geld zu bekommen, als der armselige Weberlohn betrüge. Anfänglich sträubte sich sein besseres Gefühl dagegen. Allein es zeigte sich bei ihm sehr wahr, dass, wer einmal einen bösen Gedanken aufkommen lässt, von demselben leicht überwältigt wird. Kurz, nach einigen Bedenken nahm er seine Schere und schnitt für sich ein ziemliches Stück von dem Stoff herunter. Da es für heute zu spät war, nach der Stadt zu gehen, so wickelte er das übrige Zeug zusammen und warf sich, nicht ohne starkes Herzklopfen, auf sein Lager. Er versuchte zu schlafen, allein das wollte ihm heute gar nicht gelingen, denn er hörte seine Uhr Stunde um Stunde schlagen, ohne dass es ihm möglich gewesen wäre, die Augen zu schließen. Jetzt wurde es draußen hell und der Mond begann aufzusteigen. Zu gleicher Zeit rauschte es um das Zwergennest, als zögen unzählige Bienenschwärme in der Luft herum. Es trippelte und summte und er vernahm das alles so deutlich wie noch nie. Schon war das stille Volk in seine Stube gezogen, denn er hörte, wie es an dem Webstuhl beschäftigt war und wie die Spulräder liefen. Auch vernahm er dabei einen seltsamen Gesang, der, obwohl sehr einförmig klingend, doch eine wundervolle Melodie hatte, die ihm mit Gewalt die Augen zu schließen schien. Doch wenn er diesem Drange folgen und sich zum Schlafe anschicken wollte, so kam ihm plötzlich der Diebstahl in den Sinn, den er heute Abend begangen, und sein Herz klopfte ihm bei diesem Gedanken immer stärker und stärker. So lag er eine Stunde ungefähr und wälzte sich schlaflos auf seinem Lager. Mitunter kam ihm der Gedanke, dem Verbot seines Mietsherrn zuwider aufzustehen und das Treiben der Zwerge zu beobachten. Doch lange kämpfte er gegen diesen Vorwitz an, richtete sich bald in die Höhe, legte sich dann wieder hin, verdeckte sich jetzt die Ohren, um nichts zu hören, und lauschte alsdann wieder umso sorgfältiger. Kurz, ihm war, als zögen ihn unsichtbare Gewalten auf seinem Lager hin und her, bald dahin, bald dorthin. Nun richtete er sich wieder in die Höhe, erhob sich und stand an der Tür, um die Zwerge in ihrer vollen Arbeit zu überraschen. Noch in diesem Augenblicke wollte er wieder zurücktreten, doch widerstand er der Versuchung nicht länger. Ein Druck, die Tür flog auf, und anstatt etwas zu sehen, stürzte der Weber, von einem furchtbaren Schlage getroffen, besinnungslos auf dem Boden dahin. Als er wieder erwachte, rieb er sich anfänglich die Augen und wusste nicht, wie ihm geschehen. Er starrte um sich und sah, dass er zwar in seiner Hütte lag, deren Wände aber nicht mehr ganz und rein aussahen wie früher, sondern hier und da Spalten zeigten, durch welche der Morgenwind hineindrang, der mit den Nesseln und dem Gesträuch spielte, das aus dem mit Schutt bedeckten Boden hervorwucherte. Konrad, auf dessen Kopf eine Betäubung lag, wie er sie früher nie empfunden, richtete sich mühsam auf und konnte sich kaum daran erinnern, was er gestern Abend getan und im Sinn gehabt hatte. Neben ihm lagen die Stücke eines zerbrochenen Webstuhls und vor ihm der eingewickelte Stoff. Erst als er das Stück sah, welches er von demselben heruntergeschnitten hatte, fiel ihm der ganze Verlauf des gestrigen Tages und der gestrigen Nacht ein und er erkannte zu seinem Schrecken, auf welche Weise er sich vergangen habe. Jetzt kam ihm zum ersten Male der Gedanke wieder recht lebhaft, wie schlecht er gehandelt und was für ein Mensch er geworden sei. Er fasste den festen Vorsatz, ein besseres Leben anzufangen, nahm das fertige Seidenzeug nebst dem Stück, das er heruntergeschnitten, in der Absicht, beides seinem Herrn einzuhändigen, wo er alsdann seinen Fehler eingestehen und aufs Feierlichste geloben wolle, sich ernstlich zu bessern. Von diesem guten Gedanken innerlich erbaut, verließ er das zerstörte Zwergennest, indem er sich fest vornahm, nicht mehr dahin zurückzukehren, da er den armen kleinen Männern ungerechterweise die größte Schuld an dem Zustande beimaß, in dem er sich jetzt befand. Als er so heraus aus seiner Hütte in die frische Morgenluft trat, war es ihm, als sei ein finsterer Bann von ihm gewichen, und er schämte sich ernstlich seines schlechten Lebenswandels, wie er ihn bisher geführt. Zum ersten Mal nach langer Zeit besuchte er das Grab seiner Eltern, und nachdem er sich hier noch einmal Besserung gelobt, wandelte er getrost der Stadt zu. Schon hatte er dieselbe fast erreicht, als er sich am Wege niedersetzte, sein Päckchen öffnete, um den darin befindlichen Seidenstoff noch einmal genau durchzusehen und schön zu ordnen. Doch wer beschreibt seinen Schrecken, als er das Papier auseinandertat und das Päckchen mit schwarzem Staub und Schutt angefüllt sah? Verzweiflungsvoll schlug er sich vor die Stirn und wälzte sich im Grase herum. Mit allen Verwünschungen und Schimpfworten, die ihm gerade in den Sinn kamen, gedachte er der Zwerge, die er als die alleinige Ursache seines Unglücks ansah. Bald sprang er auf, bald warf er sich wieder nieder, dann erhob er sich und lief stundenlang zwischen den Tälern und Felsen umher, besah 100-mal das Papier, das er in der Hand festklemmte, aber aus dem Staube wollte kein Seidenzeug werden. Darauf klagte er aufs Neue dem ganzen Weltall sein Elend und seine Not. Dazwischen glaubte er zuweilen ein heiteres Lachen zu vernehmen, was seinen Zorn noch vermehrte. Doch wenn er sich dorthin wandte, von woher das Geräusch zu kommen schien, hörte er nichts mehr. So lief und tobte er umher, bis der Abend kam, und warf sich dann erschöpft am Fuße einiger Felsblöcke nieder. Laut weinend erklärte er sich hier als den unglücklichsten der Menschen, dem gerade in dem Augenblick, wo er sich ernstliche Besserung vorgenommen, alle Mittel hiezu abgeschnitten seien. Doch bald übermannte ihn ein verzweiflungsvoller Trotz, der zuweilen den Unglücklichen anwandelt. Und er sprach laut zu sich selbst: Wohlan denn! Gott weiß, dass ich mich habe bessern wollen und ein anderes Leben anfangen, aber er hat den bußfertigen Sünder nicht annehmen wollen und mir alles nehmen lassen, wodurch ich mir hätte wieder emporhelfen können. Jetzt mag mit mir geschehen, was da will, und wer mich will, der hat mich. Ende von Abschnitt 5.